Musik. Weiter dreht hinter Orgeln und Sorgen gesteht, weil die Zeit hintergeht. Kein Wind ist versteht dort oben fast alles, doch die Zeit vergeht. Doch wenn die Welt sich neu versteht, bis der Wind es in Worten von Neuem verweht und bis die Zeit uns doch noch erspäht, ihre neuen Taten sich sät, oh weh, all neues Gerät kommt wohl doch zu spät. Wenn die Zeit vergeht, sie jedes Windkind verweht. Wenn die Zeit vergeht, solange sie jedes Windkind verweht, solange als die Erde nur einmal sich dreht, Musik dann zergeht. Wie ein Horn besteht, in allen Liedern uns weitergesteht. Seht, seht, seht. Seht, seht, seht. Wer uns also verrät und doch niemand errät, was wie lange es spät. Weil die Zeit es uns zählt, bis sie schlussendlich und spät vergangen ist. Und dann endlich ein jeder versteht, kein Gummi, kein Knet, macht sie leichter berät. Und bald schon wieder in neuen Augen von neuem entsteht. Sieh doch die Zeit, oh. Seht, oh, seht, wie sie ohne Leid kaum vergeht. Seht, oh, seht, wie sie ohne Leid kaum vergeht. Seht, oh, seht, wie sie ohne Leid kaum vergeht. Dreht und Musik noch besteht, weil Zeit nur in Guten vergeht, wenn alles aus sich selbst raus besteht.